setz den Hut nie auf. Gucci-Bauch, Breakdance-Battle abgesagt, Fuß verstaucht. Meine Jungs sind im Haus, tiefer Fasson. Deine Jungs sind im Haus, ich schmeiß sie vom Balkon. Für die ganzen G's mit den Allergien vor dem Möchtegern. Die ganze Straße stehen, mein Jero und mein Name tief in den Mund und in den Arsch. Ein Nehmatz-Dick schmeckt weg, dankeschön. Du kannst jetzt gehen, ich lieb den Hate und fress die Kugeln von euch Wuchteln mit Genuss, so wie ein Steak. FATA, all der Anwalt der Straße, wir rollen wie Felgen. Jeder von uns hat Minimum 20% voll die Patienten. Du trinkst Sir, alles glänzt, so wie goldene Ketten. Du schläfst ein, Junge, ich schripp dein Arsch, nochmal wie Jetten. Dicker, was willst du machen? Ich schnapp deine Tasche, der Bass pumpt so krass, dass die Pappbecher wackeln. Und du machst dich zum Affen, das nicht zu fassen. Ich klatsch auf dein Nacken, hältst dich für klug, stolperst, fällst von dem Zug. Scheiße, deine ganze Crew hat nicht mal Geld für ein Hut. Wenn ich mich locker mache, brauch ich keine Wodkaflasche. Ab wie dein Bomber, klack, clean in der Doppeltasse. Bones immer höflich, Codein macht's möglich. Nicht so geil, weil so gesehen ist, unangenehm auch tödlich. Denke, alles dreht sich, wollen schicken mich in Käfig. Sie wollen mich knicken, doch es geht nicht. Obama ist auf Sir, Tony Montana ist auf Sir und Osama ist auf Sir, auch deine Mama ist auf Sir. Auf Sir, genug Kohle für ein Kilo in der Tasche. Bruder, komm, mach uns nach, gib den Sirup in die Tasse. Obama ist auf Sir, Tony Montana ist auf Sir und Osama ist auf Sir, auch deine Mama ist auf Sir. Auf Sir, genug Kohle für ein Kilo in der Tasche. Bruder, komm, mach uns nach, gib den Sirup in die Tasse. Ja, trotz Codein ist kein Problem, was hochzuziehen. Paar Drogendeals im großen Stil und damit die Million verdienen. Ja, ich glaub dran, ab aufs Laufband, halt den Ball flach, mach keinen Aufstand. 20 Decks an deine Hauswand, halt dein Auto und rapp die Ausbahn. Nicht mal richtig aufgestanden, schon wollen sie ein Autogramm. Käseflöte auf entspannt, verkauf ein Gramm im Hauseingang. Fotzen, glotzen, wenn ich aus dem 63er steige. Komm mir nicht mit Schabalock, diese Art zu kosten zwei Scheine. Krokodil auf Codein, der Hass grün wie Brokkoli. Kein Bock mehr auf Kokain, Digga, nur noch auf dem Sofa liegt. Steh nur auf zum Drogendeal, ich kann mein Geld auch so verdienen. Bin paranoid und wenn es verklopft, einfach alles das Klo runterspülen. Ey, ich bin so high, ich muss furzen. Komm, gib mal noch so einen kurzen. Bin krankgeschrieben, jeden Tag, doch ich hab nicht mal Schnupfen. Häng im Puff mit paar Nutten, die schlucken ohne zu zucken. Dein Codein ist so beliebt, dass die Viper darauf durchdrehen. Ja, das trinkt auch deine Mama, das nicht mal ne kleine Straftat. Trinkt das auch der Geisterfahrer, Geld verdient mit scheiße Lava. Lecker und gesellschaftsfähig, ich glaub sogar die Merkel trägt. Seh Apotheker, Scheine mache, großes Glück in kleine Flasche. 187 Straßenbande, Sirup in der Badewanne oder in der Plastikflasche. Maske auf und krapsch die Kasse. Andere Rapper reden viel, mein Lebensstil ist kredibil. Jetzt sei doch nicht so negativ, lass uns eine Runde Sega spielen. Obama ist auf Sir, Tony Montana ist auf Sir und Osama ist auf Sir, auch deine Mama ist auf Sir. Auf Sir, genug Kohle für ein Kilo in der Tasche. Bruder, komm, mach uns nach, gib den Sirup in die Tasse. Obama ist auf Sir, Tony Montana ist auf Sir und Osama ist auf Sir, auch deine Mama ist auf Sir. Auf Sir, genug Kohle für ein Kilo in der Tasche. Bruder, komm, mach uns nach, gib den Sirup in die Tasse. Der Busfahrer ist auf Sir, dieser Nahn aber auf Sir, auch mein Zahnarzt ist auf Sir. Helene Fischer, Claudia Schiffer, Till Schweiger ist auf Sir, Markus Steiger ist auf Sir, Schweinsteiger ist auf Sir, Helge Schneider ist auf Sir. Auf Sir, genug Kohle für ein Kilo in der Tasche. Bruder, komm, mach uns nach, gib den Sirup in die Tasse. Ey!